ist ein Gericht, viel schlimmer als die Feme. Wo man nicht ist, ein Urteil spricht, das Leben schön zu nehmen. Unser Volk wird totgequält, hier ist die dunkle Kammer. Hier werden Seufzer viel gezählt, als Zeugen großen Jammers. Fehler dran, in Bettler Kieze gehen.